theatralische Pause. Ja, hallo, Dosenhausen im Siegerland. Ich sitze hier mit Donnerlotte. Sagen wir deinen Vornamen? Kannst du gerne. Ja, also ich sitze hier mit Lea, Donnerlotte. Und sie steht mir für ein kleines, ja, Retro-Interview in Sachen Maie im Saarland zur Verfügung. Diesmal so aus Sicht einer Teilnehmerin. Hattet ihr Tageskasse? Ja. Tageskasse. Also aus Sicht einer Teilnehmerin von der Tageskasse, wie sie es so erlebt hat, weil sie waren ja auch ziemlich früh weg, wie ich das so mitbekommen habe. Und ja, wie war es denn für dich? Wann seid ihr losgefahren? Ich meine, es ist ja schon ein ganz ordentliches Eckchen, ne? So 3,5 Stunden oder 3, ja. Ihr habt ein bisschen weniger. 2,5 Stunden sind wir gefahren. Wir sind aber erstmal nach Saarbrücken gefahren, weil wir haben uns jetzt insgeheim zum Auftrag gemacht, die deutschen Bundeshauptstädte mal zu besuchen und Landeshauptstädte zu besuchen, um die Deutschland-Tour-Dosen einzusammeln, um dann irgendwann auch mal diesen ominösen Bonus glauben zu können. Und dementsprechend haben wir halt gesagt, ja, wenn wir denn dann schon mal ins Saarland kommen, da kann man auch mal nochmal nach Saarbrücken fahren, sonst kommt man da ja nicht hin. Das Maier hat halt dann doch nochmal ein paar Besucher auch ins Saarland geholt. Ich hätte auch nicht mehr gedacht, dass auch das Saarland so schöne Ecken birgt, nachdem wir in Saarbrücken waren. Ja. Ist Saarbrücken nicht schön? Es stank. Saarbrücken stank. Ja, Saarbrücken stank. Nach was genau? Eine Mischung aus Fäkalien, abgestandenem Wasser. Upsi. So, ja. Beenden das Nein, Interview. Nein, Arbeitszeit wäre jetzt zu Ende. Ja, entschuldige, ich bin ja so ein, ne, ja. Ja, super. Also stank. Also ist das eigentlich, kann ich mir das so als mittelalterliche Burg vorstellen? Oder ist das so ein permanenter Mittelaltermarkt? Oder ist das eigentlich eine normale Stadt? Ich war da ja noch nicht. Also es ist eine normale Stadt. Die Ecken, die wir gesehen haben, es ist einfach eine stinknormale Stadt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, genau. Wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also ihr wart in Saarbrücken. Ist das so ein Challenge-Ding hier, diese Bundesländer? Nee, es ist kein Challenge-Ding. Es haben verschiedene Owner in den Landeshauptstädten Dosen ausgelegt. Wir waren jetzt zuletzt in Bremen. In Mainz sind wir ja sowieso öfter mal beruflich auch. Und wenn man da in der Pause mal gerade sich die Beine vertreten möchte, dann kommt man natürlich auch in die Gelegenheit, mal so ein Cash einzusammeln. Damit fing das Ganze an. Nichts ahnend stand ich in Mainz vor einem Tradi. Deutschland-Tour. Ja, Bonuszeit fotografiert. War das anlässlich dieses Mega-Mainz oder durch Zufall oder irgendwann später mal? Durch Zufall vorher. Also Weil ich weiß noch, ich hab ja, als du dein neues Auto hattest, ich habe euch ja da zufällig, ich denke, ist das Donnerlotte? Guck mal, Schatz, genau. Guck mal, ist das Donnerlotte? Ja, das war, aber sie haben uns nicht gesehen. Nein, ne? Mein Auto fällt auf, aber ihr fallt ja nicht so besonders unter vielen Menschen auf. Ja, wir standen so ziemlich alleine an der Ampel. Und normalerweise wäre das aufgefallen. Ja, gut. Lassen wir das. Fein. Auf jeden Fall sind wir dann im Anschluss an die an den Lok von der Deutschlandtour noch zu einem Multi gefahren, der sich schimpfte noch 100 Tage bis zum Maie, also bis zum Mega-Event. Okay. So als Vorbereitung auf das Mega-Event. Ja, muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Und dann habt ihr euch überlegt, da fahren wir mal hin. Ja. So, auch. Gut also bewertet. Alles schön zusammen und... Genau. War nicht direkt bei Losheim, also hatten wir die Hoffnung, dass es nicht so viel los war. War auch nicht viel los. Heim. Ja. Und dann sind wir direkt durchgefahren zum Maie. Wir hatten auch Glück. Wir kamen an und haben einen Parkplatz im Schatten gefunden. Und als wir dann später wieder zurückkamen, war unser Auto noch schön gekühlt. Also perfekt. Also ihr hattet einen fortwährenden Parkplatz. Ihr wart nicht lange da, oder? Nee, aber trotzdem. Fünf Minuten, weil die Sonne zieht weiter, der Schatten bleibt nicht. Oder blieb doch? Blieb doch. Wir hatten es. Wo habt ihr geparkt? Hinten auf dem Parkplatz schräg gegenüber oder direkt am Hotel? Oder irgendwo? Nee, schräg gegenüber auf diesem riesengroßen Parkplatz, wo man dann auch, 2 Euro für den ganzen Tag bezahlen musste. Also der angegebene Parkplatz. Genau. Okay. Und wir hatten Glück, wir haben neben so einem, Mercedes Vito und unter einem Baum geparkt. Und ach so, die Sonne ging und der Vito war im Weg. Genau, und der Baum war im Weg. Sehr schick. Das war echt schick. Ja, und dann sind wir dann Richtung Event getingelt. Da begegneten wir schon der Holden. Ah. Ja, welche sich auf dem Weg zum Dienst am Abholungszelt machte. Wir wurden kurz instruiert, wo wir dich dann finden werden. Und ja, dann sind wir zur Tageskasse. Und wie war die Tageskasse so? Problemlos. Wir sind rein und haben gesagt, bitte für zwei Personen, ja, hier, Bändchen. Der Kollege macht euch das Bändchen fest. Hier ist noch eure Tüte oder eure beiden Tüten. Oh cool, Tüte. An dieser Stelle bitte ein bisschen Reggae einspielen. Ja. Ja, und dann haben wir noch kurz geklingelt, Rollo und Bounty standen noch dabei. Und dann sind wir dann auch schon aufs Eventgelände. Und wie fandest du es, das Eventgelände? Das Eventgelände war echt schick. Gut, die Temperaturen, naja. Aber da können die Ohren. War ein Hauch warm, ne? Ja, war ein Hauch warm. Aber zum Glück waren doch einige Bäume vorhanden, sodass man Schatten hatte. Man musste nicht die ganze Zeit irgendwo in der prallen Sonne rumstellen, so wie in Luxemburg damals, wo weder drin noch draußen irgendwo was Kühles war. Ja, es war knaller, ich erinnere mich. Ja, und deswegen, das war schon ganz angenehm. Wir hatten leider kein Schwimmzeug dabei, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch in den See gemacht, der ja direkt am... Du hättest in den See gemacht? Ja, ich hätte in den See gemacht. Hm. Toiletten habe ich ja keine gut, gefunden. War, doch, waren aber welche da. Ja, gut. Nee, warst du gar nicht drin? Auch nicht mit den Füßen? Doch, mit den Füßen waren wir schon drin. Ja, aber wenn man... Und wie war warm, oder... Am Rand war es halt relativ warm. Je weiter man reinkam, wurde es natürlich kälter. Es ist halt ein See. Baggersee. Stausee. Stausee. Ja. Ja, ja. Ja, wir haben das gelassen. Also ich war ja da und noch ein paar andere so in meinem Kaliber. Und wir haben überlegt, wenn wir da reingehen und nachher wieder rauskommen, dann ist das nicht mehr Losheim am See, sondern Losheim am Wadi oder irgendwie so. Weißt du, so leicht feuchte Geröllwüste. Oder die Staumauer ist gebrochen. Also, ja, wir haben gedacht, wir lassen das. Besser ist. Also, ich habe Beobachtungen gemacht, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also. Okay, ja, ich habe ja auch gedacht, also, manche Leute haben einfach kein Schamgefühl. Gut. Ja, aber... Aber nein, also ich bin mir da ganz sicher, derzeit möchte mich niemand in einer Badehose in diesen See reingehen sehen oder noch schlimmer rauskommen. Also es gibt ja auch noch die Möglichkeit des Burkini. Da möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das steht mir, glaube ich, nicht. Ja, außerdem ist das ein Politikum und wir sind ja hier nicht politisch, also nicht in Nein. diesem Podcast. Es geht mir auch nicht um die politische Aussage, sondern einfach um die Tatsache, dass so ein Ding halt einfach verhüllt, ne? Also. Ja. Ja, apropos verhüllt. Verhüllt waren da ja auch diese Leute in diesem Ball. Die hatten, glaube ich, vier Bälle gehabt, ne? So als Attraktion, wo du dann rein konntest, um übers Wasser zu gehen. Also du stelltest dich irgendwie, ich weiß gar nicht, hast du es genauer gesehen? Ich hab das nur so auf Entfernung, so halb mitgekriegt, bevor der letzte auch kaputt war. Wie kommt man in so einen Ball rein? Hast du das gesehen? Da war ein Reißverschluss dran. Ein Reißverschluss? Ja, mit so einem, ich nehme an, mit so mehreren Lagen außen übereinander. Und der hing dann ja an der Leine, dieser Ball. Und dann gehst du durch den Reißverschluss rein. Ja, aber ich und weiß dann nicht, machen die den zu. Bleibt. Das hatte ich gesehen, da habe ich ein Foto gemacht. Ja. Yeah. Also die haben auf jeden Fall so eine Art Staubsauger, so yeah. auf Blasmodus seitlich rein yeah. und haben den dann aufgepustet. Dann stehst du dann plötzlich in dieser Plastikkugel, yeah. kannst alles sehen und ich denke mal, da wird dann ein Verschluss sein für yeah. da, wo dieser Schlauch ist. Rausziehen, yeah. zumachen, ähnlich wie bei einer Luftmatratze. Und dann, ja, und dann konnte derjenige, der Proband, von der Wiese. Über, war das Sand? Nee, da war Schotter zum Teil. Nee, das war so grober Sand. Also das war kein Schotter, das war ohne spitze Kanten. Also das war... Okay. Ja, er blieb auch an der Leine. Ja. Also die hatten immer eine Leine dran, um den zur Not... Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn das Ding jetzt plötzlich platzt und du bist dann in so einer Folie und du gehst mit der Folie unter, das ist natürlich da. Müssen die Jungs mal fix sein, um dich ja. da wieder rauszukriegen. Ja. Ja. War eine schöne Attraktion, allerdings nicht von langer Dauer. Sie war ja relativ schnell kaputt, die vier Bällchen. Als wir ankamen, war nur noch einer da. Und das war gegen? Oh, wann waren wir denn da? So gegen... Zehn? Nee, elf? Eins? Eins? Ja. Ja, okay. Doch, eins müsste das gewesen sein. Und habt ihr sonst noch irgendwelche von diesen Attraktionen mitgemacht? Also ich stand ja die ganze Zeit immer nur irgendwie im Schatten in der Nähe von kühlen Getränken rum. Ich habe ja so gar nicht so viel mitgekriegt. Ich habe immer mit Leuten gequatscht. Also wir haben auch mit Leuten gequatscht. Also es gab wohl diese Führung in dem Wolfsgehege. Ja. Da waren Bekannte von uns mit, die haben uns dann auch berichtet. Das war so, super schick und hat auch, glaube ich, nichts gekostet. Das war allerdings eine halbe Stunde Fahrt entfernt. Ja. Die haben sich dann vorher organisiert mit Fahrgemeinschaften und die sagten, das war wirklich toll. Das hat aber wohl auch rund ums Jahr geöffnet und da kann man halt auch sonst noch mal hinfahren. Wäre vielleicht auch noch mal ein Anreiz, ins Saarland zu kommen. Ich hörte von jemandem, der da gewesen ist, die hätten wohl auch die Wölfe gefüttert. Ja. Bei so einer, oder anlässlich so einer Führung. Ja. Also stelle ich mir schon spannend vor. Ich meine, ich finde Wölfe toll. Ja. So, und wir werden sehen, ob sie Jäger zulassen, ob sie hier heimisch werden oder nicht. Aber zumindestens, also es sind schon stolze Tiere. Mhm. Und ich war ja neulich, wie du ja sicherlich weißt, in diesem Camp Rheinseelen. Genau. Und da sollen ja auch Wölfe gesichtet worden sein, zumindest mal einer. Aber als ich da war, war der halt nicht da. Und das war halt sehr schade. Ich hätte doch gerne mal so einen in freier Wildbahn gesehen. Wobei jetzt im Oberbergischen soll wohl auch einer gesichtet worden sein. Ich weiß allerdings nicht, ob der durchgelaufen ist oder ob der... Also ich habe auch davon gehört, im Oberbergischen soll einer gesichtet worden sein. Aber die genaue Ecke weiß ich nicht. Also ja, ist ja rauszukriegen. Muss man bei der Jägerschaft anfragen. Ja. Die werden das wohl wissen. Es geht ja auch immer, sobald ein Wolf gesichtet wird, ne, das geht ja durch die Medien... Ja, wobei im Moment sind wohl welche in, weiß ich ja nicht, Schweden oder, ich las das nur zufällig über Twitter, da war wohl einer und hat sich da mit dem Wolfsmonitoring in irgendeinem dieser nordischen Länder mal auseinandergesetzt oder da mit den Leuten geredet, weil hier wieder irgendwelche Leute Probleme damit haben und weil die ja so gefährlich sind und weil die, ich weiß es nicht, also ich glaube, das ist immer noch sehr, diese Angst vor dem bösen Wolf. Ne, so von Rotkäppchen und ja, ich meine, die haben die ja nicht umsonst ausgerollt. Die ist wahrscheinlich in den Köpfen noch da. Ja? Ja, ich sehe es gerade. Rotkäppchen auf deinem Arm. Also wer Lea kennt, weiß, sie ist ein wenig bunt, so körpertechnisch, so mit Farbe, die unter die Haut geht. Ja, und da ist tatsächlich Rotkäppchen und der böse, nee, der lustige, ist das, hä? Das ist der vom Pech verfolgte Wolf, weil der hat ja dieses miese Karma. Der hat ein mieses Karma. Der hat dann so einen Regenschirm mit einer dunklen Wolke über sich. Oder das ist eigentlich so wie so eine Muschel. Da kommen Blitze raus und der hat eine ziemlich miese Mütze auf und sein Jäckchen ist zerrissen und eine Flasche und die ist fast leer. Ja, vielleicht sollte ich mal ein Foto machen und der Jäger, der... Ah, was ist das für ein Jäger? Der kommt mir irgendwie bekannt. Ah, lassen wir das. Ja, wir machen da irgendwann mal eine schöne Aufnahme von. Vielleicht können wir die auch irgendwo einspielen. So. Ja. Die Angst vom bösen Wolf, ja. Die Angst vom bösen Wolf. Ja, wir waren bei den Attraktionen. Also, genau. Habt ihr irgendwas mitgemacht oder vor Ort was gesehen? Also wir haben nichts mitgemacht, aber wir haben halt diverse Dinge gesehen. Was ich, glaube ich, sehr praktisch fand, war diese Kinderabgabestation, wo man seine Kinder quasi abgeben konnte, die wurden beaufsichtigt und man selber als Elternteil konnte dann in Ruhe das Mega genießen. Wo war die denn? Ganz in der Nähe von euch. Und von dort den See im Rücken links gesehen. Da, wo die Hüpfburg war. Ja. Aber sag doch da, wo die Hüpfburg war. Mir fiel das Wort nicht mehr ein. Hüpfburg? Außerdem du hast Wortfindungsstörungen in deinen jungen Jahren. Außerdem, ich dachte, das ist so ein Ding, was ich habe, so im Alter. Außerdem, wenn man einmal die Hüpfburg in Bremerhaven gesehen hat, dann wird man sowas nicht mehr als Hüpfburg bezeichnen. Ah, so. Wobei, in Bremerhaven soll ja der Schwanz von der Hüpfburg schlaff gewesen sein. Der Schwanz nicht, der Stängel. Okay. Jetzt sind wir auf dem Index, jetzt haben wir alles richtig gemacht. So. Ja, okay. Also Hüpfburg für Kinder. Dann war da noch so eine, in der Nähe von den Getränkeständen. Die Rollenbahn. Diese ja, da oben war noch irgendwie Kinderbespaßung. Da war ja dieser Gerüstturm, wo man dann klettern lernen, in Anführungsstrichen lernen konnte. Das haben die Bekannten von uns auch noch mitgemacht. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein umfangreicher T5 Kletter-T5 Caching-Kurs gewesen sein soll, sondern nur mal eben reinschnuppern, genau. Ja, wir hatten so ein Ding, also ein Bekannter von mir aus dem Norden am Abend vorher, also wir standen so am Getränkewagen und die Stimmung war lustig. Und er hätte gerne diesen Kletterturm im See gehabt. Also er war der Ansicht, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn er denn hätte vom Kletterturm eine Gesäßbombe in den See machen können. Ich hatte ihn dann gefragt, ob ich die Aufzeichnungsrechte bekomme, also hier Ton, Bild, Video, also alles, ne? Und ja, hätte er gemacht. Ich habe dann auch die Orga gefragt, aber die sahen das als problematisch an, den Turm da jetzt noch in den See rein zu versetzen und waren auch der Idee, einen zweiten Turm quasi noch in der Nacht im See aufzubauen. Also dieser Idee waren sie auch nicht sehr aufgeschlossen, deswegen war es schade und wir sind an dieser Attraktion vorbeigeschlittert. Ja. Also so ein Gesäßbomben-Contest im See, ja, das hätte was werden können. Ich hätte es nicht gemacht. Aber da auch das hätte keiner sehen wollen. Noch mehr Möglichkeiten geboten, wenn so ein Turm im See, wo man halt runterspringen kann. Ne? An der Bigge, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es, ich weiß nicht genau, wie es heißt, so ein riesengroßes Luftkissen, wo sich auf die eine Seite jemand setzen kann und dann springt auf die andere Seite einer drauf und der eine wird rauskatapultiert. Genau, ja. Das wäre doch auch sehr lustig gewesen. Ja. Ja, also da, wo ein See ist, kann man es machen. An der Betonplatte leider nicht. Beziehungsweise nee. Es wird eine sehr harte Landung geben. Aber falls ja nochmal irgendwo was am See ist, vielleicht kann die eine oder andere Orga, die uns hier zuhört, diese Idee vielleicht aufgreifen und dann... Ja, ich hätte dann gern die Filmrechte dazu. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall war sehr viel zu sehen auf dem Maie. Es war, glaube ich, auch sehr viel zu erleben. Es war, glaube ich, viele Leute dort, aber es zerlief sich halt auch sehr schön. Das heißt, man hatte nicht das Gefühl, dass man jetzt... sich nicht mehr drehen und wendend in irgendeiner Menschenmenge steht, sondern es war echt angenehm. Es waren auch viele Cachen, ne? So ja, tagsüber. Also so auch. In den Wäldern, das sah man dann schon. Ja. Ich hatte das auch schon im Blog erwähnt. Ich hatte zwischendurch mal so eine kleine Fahrt. Ja. Und immer wenn du die Leute irgendwie so an den Wald hängen, die teilweise ja auch schon entholzt waren, wenn du da welche auf dem Wegen gesehen hast. Da waren immer so Grüppchen, yeah, so mit Rucksack und Navi und da, guck mal, die Ketcher wieder, ne? Ja. Da am Wald, da die Ketcher. Ja, ja, ja. Da sind sie, die Ketcher. Ja, und da wollt's immer. Ja, genau. Ja, nee, und wir waren, also mir hat das Wetter sehr zu schaffen gemacht. Also ich bin nicht für Hitze gebaut. Ich auch nicht, ich kenne das. Aber ich bin für Bierwagen gebaut, also zumindest im Schatten von Bierwagen zu sitzen. Ja, also das war schön. Da war Schatten am Bierwagen. Wer musste bei euch fahren? Dein Holder oder du? Er. Aber ich habe kein Bier getrunken, weil ich glaube, wenn ich eins getrunken hätte von dem... Wäre es umgefallen. Ja. Ja. Also man muss dazu sagen, wir hatten auch Essen da, ne? Also so ist es nicht. Man hat auch was als Grundlage. Du hast was vom Schwenker. Ja. Also der Schwenker hat am Schwenker was für dich geschwenkt. Ja, also ich nicht. Hatte einen Schwenksteg, aber das war nicht vom Schwenker. Das war von einem normalen Grill. Ja. Ja. Aber es hat geschmeckt. Ja. Ich glaube, der Holder hatte... Ich hatte eine Melona gehabt. Die hatte er auch. Die war lecker. Ja. Dann einen Tag später noch eine Bratwurst. Und was ich... Ich hätte ja gern dieses... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht oder wie es richtig heißt. Dibble Dabbes irgendwie so ein... Hm? Also so ein zusammengemischtes... Das habe ich am ersten Abend gesehen, weil das einer gegessen hat. Und ich hatte mir fest vorgenommen, das am Haupttag auch zu essen. Ja. Aber irgendwie klappte das nicht, weil wir waren danach halt auch aushäusig noch gewesen. Und ja, und am dritten Tag ging es dann irgendwie an mir vorbei. Also ja. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es überhaupt noch hatten oder ob die dann nur noch Wurst hatten. Ich hatte da, wie gesagt, noch ein kleines Interview mit der Silke. Und das kommt dann jetzt ja irgendwann hinter uns. Entweder in diesem oder in dem anderen Port. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja. Und dann war eigentlich schon alles vorbei. Also ich habe dann eins der letzten Würstchen noch bekommen und das war es dann für mich. Also was ich noch sehr, sehr genial fand, es gab Eis. Eis. Und es gab nicht nur irgendein Eis, es gab richtig leckeres Eis. War das der Stand direkt vorne am Eingang? Genau. Ja. Ja. Ja. Diese kleinen Schälchen des Glückes. Bei diesen Temperaturen. Welche Sorte hast du? Ich hatte Erdbeerjoghurt. Okay. Und der Mann hatte Mango-Hund. Mango-Hund? Ja, Mango-Lassi. Nein, das heißt ja eigentlich Mango-Lassi. Das ist ja so ein indisches Zeug. Aber er hat es kurzerhand als Mango-Hund bezeichnet. Mango-Hund. Ja. Aber es hat ihm auch geschmeckt. Es war auch sehr lecker. Ja, ich hatte Vanille. Ich hatte noch überlegt, ob ich noch eins nehme, weil es waren sehr viele Sorten, die mir so gesagt haben. Aber, naja. Ich hatte dieses Vanille, also ich saß zufällig, weil meine Holde hatte ja Dienst oben an diesem Zelt, also da an der Ausgabe rum, ne, so. Und ja, dann kam ein Bekannter, der sagte, ich gehe Eis holen. Meine Frau natürlich ne, so, hey, ich will auch, ne. Und ich habe gesagt, ja, bring mir auch eins mit, bitte. Ja, und dann hat er tatsächlich die letzten Vanille bekommen. Mhm. Und der hinter ihm anstand, der auch gerne welches gehabt hätte, der sah dann ins Nichts. Schade, schade, schade, das wäre sein Preis gewesen. Es war sehr lecker, dieses Vanille. Also ja, dann haben wir einen Überblick. Ja. Schoko soll es auch noch gegeben haben, ne? Schoko, Orange, Minze. Und das klingt ja schon sehr... Das hätte ich aber genommen. Schoko, Orange, Minze. Ja. Okay. Also Schoko-Cat. Ne, ohne Schoko. Katzenminze. Orangen. Ja. Komische Kreation. Ihr hört, mein Gehirn weigert sich, diese Mischung irgendwie aufzunehmen. Ich bin dann immer so auf Schoko. Schoko lecker. Ist lecker. Alles andere ist irgendwie... Naja. Auf jeden Fall, während wir dort anstanden, haben wir auch noch ein paar... eher Holzstückchen mit Maie drauf geschenkt bekommen. Holzstückchen mit Maie drauf? Ja, ich kann dir das gleich zum Foto zur Verfügung stellen. Oh, schön. Das sind keine Woodcoins, sondern einfach so kleine Holzstückchen mit Maie drauf. Ich habe kein Holzstückchen mit Maie drauf geschenkt bekommen. Ich habe aber ein Holzstückchen mit Maie drauf geschenkt bekommen. Das prangere ich an. Ja. Kein Holzstückchen mit Maie drauf. Wir haben uns auch bei Mario noch ein Jackson geholt mit ein Grillman Jackson. Der Mario bringt ja immer zu den Was Niggas. Bitte ist ein Jackson? Stell ich dir gleich auch zum Foto zur Verfügung. Okay, ich kenne nur, also jetzt auch nicht persönlich, sondern aus, ich kenne Michael Jackson. Ja, aber das ist das eher nicht, ne? Nein, das ist das Maskottchen vom Shop quasi. Und vom Mario. Vom Mario. Mhm. Und er bringt zu den Megas, wo er immer unterwegs ist, manchmal Tokens heraus, die er selber dann produziert. Manche sind trackbar, manche sind nicht trackbar. Die kann man dann bei ihm erwerben. Ah, okay. Als Alternative zu Coins, die in der Regel oder häufig schon ausverkauft sind. Und wenn das dann so eine Sache ist, die wir nicht lange im Voraus planen, und zur Tageskasse hinfahren, haben wir meistens nicht die Möglichkeit, noch irgendwas oder sehen es dann auch nicht ein, im Shop zu bestellen. Und dann ist das immer als Erinnerungsstück ganz schick mit so einem Token. Ja. Ja, wobei ich immer sage, also wenn ich zur Tageskasse fahre oder irgendwas mache und auch im Shop, ich buche ja auch ungern, dann sage ich auch schon mal dem einen oder anderen, den ich kenne, von dem ich weiß, dass er hinfährt, immer bestell mir einfach eine Coin mit oder so und dann passt das auch. Aber ganz ehrlich, nach Essen sind wir gebrannte Kinder und werden das mit dem Shop oder dem Vorherbuchen uns immer sehr reiflich überleben. In Essen war ja das Problem, dass die Schlange für die Abholung der vorbestellten Tickets und Waren, ich weiß nicht, man stand vielleicht eine Dreiviertelstunde an und die Tageskasse war komplett leer. Ja, ich erinnere mich. Ja. Ich kam da auch an und dachte so, hey, was hier los? Ist das ein Maze oder so? Ja. Weil das sah so ein bisschen aus wie dieses Mensa Maze. Ja. Und ja, muss ich mich jetzt hier anstellen? So am Ende, ne? Ja. Und dann meinte dann nur noch so eine Helferin, Tageskasse oder Abholung? Tageskasse. Ach, komm hier durch. Ne? Ja. Und dann konnte ich dann direkt zum Bezahlen. Ja. Das war schick. So war es bei uns auch. Also so ging es uns auch. Allerdings war ich in Essen doch ein bisschen enttäuscht dafür, was ich für meinen Eintritt geboten bekommen habe. Und das war bei Maje absolut anders. Okay. Da hat sich der Eintritt definitiv gelohnt. Man wurde ja, quasi an der Tageskasse wurde einem eine schöne Tüte überreicht. Die Orga hat sich nicht lumpen lassen und auch das Saarland an sich hat sich nicht lumpen lassen, um den Besuchern einen schönen Tag zu machen. Die Tüten waren prall gefüllt. Da waren unter anderem Programmheftchen, Papettlinge, Stifte, Aufkleber, Infomaterial, sonstiger Klasse drin. Also das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte mir die Holde einiges vorenthalten. Ich sollte vielleicht mal in diese Tüte gucken, ach, die sie für mich in Empfang genommen hat. Eine Rotcoin war da auch drin. Ja, die habe ich so geschenkt bekommen, glaube ich. Da war was. Also wir waren ganz zu Anfang. Wir hatten ja in diesem Hotel direkt genächtigt und konnten dann, wir waren also am Freitag da und als wir runtergegangen sind, da machte dieser Stand gerade auf. Also die hatten noch nicht mal die Zangen für die Bändchen da. Ja. Wir standen also schon direkt, wir waren quasi die Ersten, die da überhaupt was gekriegt hatten. Ja. Also die übten vielleicht auch noch, ich weiß es nicht, aber sie waren nett. So, das war schon lustig. Also nett waren sie wirklich. Und alle. Ich habe, jetzt greife ich wieder vor, weil wir wollten ja auch im Podcast jetzt in ein paar Tagen, der Flo und ich, noch ein bisschen über Maje reden. Ich habe einen hier aus der Umgebung getroffen, dort, den ich ewig lang nicht mehr gesehen hatte. Ich meine, das letzte Mal auf einem Weihnachtsevent am Kölner Dom. Vor 2-3 Jahren, danach eigentlich nicht mehr. Das ist auch so einer von den Urgesteinen bei uns. Fand ich richtig schick, dass er noch dabei ist. Also das ist so ein Kescher aus den ersten Tagen. Mhm. War schön. Ja, ich glaube, du berichtest es uns davon. Ja. Ja. Ja. Auf jeden Fall, die Tüte war prall gefüllt. Und das Interessante war, dass sogar die Ministerpräsidentin des Landes, des Saarlandes, sich nie lumpen lassen hat und die Schirmherrschaft übernommen hat und sogar ein Grußwort für die für die Broschüre des Maie geschrieben hat oder sich hat schreiben lassen. Sie war auf jeden Fall präsent in der Broschüre. Aber getroffen hast du sie nicht? Nee, ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht erkannt. Mhm. Aber es ist, wenn man da überlegt, welche Probleme im Punkt Geocaching immer wieder auftauchen, auch mit Kommunalverwaltung oder sonstigen, siehe Köln, wo man das versucht hat durchzusetzen mit dem allgemeinen Geocaching-Verbot. Da ist ja immer noch was in der Mache, ne? Das ist ja noch alles nicht ganz durch und die halten sich auch ziemlich bedeckt und man kommt auch sehr, sehr schlecht an Informationen dran, wie ich jetzt neulich auf Vogelsang von einem Vereinsmitglied hier von dem Geocaching-Verein Rheinland hörte, weil die sind da ja ziemlich dran an der Sache und auch sehr interessiert, logischerweise. Ja. Man kommt sehr, sehr schwer an Informationen. Mal gucken. Also ich denke, oder wenn ich das jetzt richtig erinnere, warten die wohl noch dann auf den neuesten Entwurf, dass man da eventuell wieder was zu sagen kann. Ja. Aber so auf Anfragen scheinen die nicht sehr mitteilsam zu sein dort. Ich weiß auch nicht, was die umtreibt. Aber ich gehe davon aus, dass da wieder mal ein paar Menschen ihre Privatinteressen durchsetzen wollen und dass da so ein gewisser Lobbyismus vielleicht aus der Jägerschaft, ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht irgendwie was Falsches sagen. Und da werden dann die Leute, die möglicherweise was zu entscheiden haben, mit falschen Informationen oder mit Halbwissen gefüttert, dann kommt da sowas bei raus. Ja. Aber es ist halt immer wieder schön auch zu sehen, dass andere Leute dann sagen, okay, nö, ist eine schicke Sache und lass die mal machen. Genau. Ja. Also das fand ich halt positiv. Auch wenn es gibt ja immer wieder die Stimmen, die sagen, wir müssen Geocaching im Geheimen spielen. Der Zug ist lange abgefahren, also von daher. Ja, so seit, ich persönlich sage mal seit 2008. Also Das sind ja jetzt dann auch bald 10 Jahre. Genau. Also geheim. Ich denke mal, wer von Geocaching noch nichts gehört hat, ist ein ewig Gestriger. Ja. Ja. Ne? Oder neu geboren. Boah. Oder neu hinzugezogen. Aber oder furchtbar alt und desinteressiert. Ja gut, aber ja. Ich glaube, die Alten das lesen ja häufiger die Zeitung und da ist es ja auch nur mal drin. Ja, wobei die meisten, die sich ja in der Zeitung mit Geocaching, also es gibt ja nur zwei Sorten Leute, die mit Geocaching in der Zeitung stehen. Das eine, das sind die Zito-Leute, die sich damit brüsten, anderen Leuten Müll wegzumachen, was ich persönlich ja als kontraproduktiv empfinde. Weil ja die Leute, die den Müll verursachen, dann sagen, auch solange ich ja irgendwelchen Leuten da zu einem Punkt verhelfen kann, die ja dann total geil drauf sind, meinen Müll wegzumachen, um sich dann in der Zeitung präsentieren zu können. Ja, also die werden damit nicht aufhören. Und das andere, das sind die, oh, ich habe jetzt ein ganz tolles neues Hobby. Und dieses ganz tolle neue Hobby, das heißt nämlich Tupperdosen im Wald suchen und dadurch klettern wir auf Bäume und auf Laternen und krauchen durch Lost Places und machen dadurch wieder alle Leute verrückt, weil das ja eigentlich nur so ein, ja, eine Randgeschichte ist, ne? Das ist ja eine Facette von Geocaching, aber halt nicht alles. Aber das ja, wollen sie ja nicht hören. Ne? Die hören dann nur noch wie Wald, Bäume. Das ist ja auch das, was in Köln gestanden hat, ne? In diesem Landschaftsgesetz, was die da vorhaben. Oder in der Verordnung, keine Ahnung. Ne, so, oh, Geocacher, die wühlen alles um und klettern auf Bäume und machen dies und das. Ja, und dann denken alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja? Weil diejenigen, ja, die es ja nicht schaffen, die schaffen es ja trotzdem in die Zeitung. Ja, es sind immer die, die es in die Zeitung schaffen. Mit ja. Ich glaube, manchmal habe ich so das Gefühl, die Zeitung sucht auch nach solchen Leuten. Ja. Ne? Wirklich so nach diesen... Ey, der ist total schräg drauf. Unterschichtenfernsehen will die nicht. Oh, lass mal in die Zeitung nehmen. Sommerloch. Ja, also das, was man auf Twitter mitunter so zu Gesicht bekommt, aus anderen Regionen. Aus der Zeitung? Aus der Zeitung. Ja. Meistens noch reichhaltig kommentiert. Nein, es gibt schon wirklich... Artikel, die sind wirklich toll geschrieben, da haben sich die Leute Gedanken zugemacht. Das ist leider Seltenheit, die meisten Artikel sind dann doch eher schlecht recherchiert, kann man das so sagen? Ja, könnte man, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn du von irgendwas keine Ahnung hast, ne? Und du sollst dann drüber schreiben und du bekommst dann Informationen, die du möglicherweise nicht werten kannst. Ja, und du schreibst sie dann so auf, wie du sie bekommen hast. Könnte es ja auch sein, dass du vollkommen auf dem falschen Gleis bist. Ja. Ja, weil du halt nicht alles weißt. Und mag ja sein, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das geht ja auch vielen Cachern so, ne? Dann reicht einer irgendwie eine Dose ein. Dann sagt wieder so ein Reviewer, nee, das geht aber so nicht. Jetzt kommt der mit seinem Präzedenzfall, aber der hat das und der hat das und der hat das und der hat das auch. Wieso hat denn der Reviewer das da freigeschaltet? Wahrscheinlich, weil er die Informationen nicht hatte. Nämlich, wie es da wirklich aussieht. Ja? Die machen ja nur, auch was hat der aufgeschrieben, was ist im Listing, wie sieht es da aus? Ja, ja, sieht ja gut aus, machen wir mal. Ne? Ja, und das ist es. Das heißt, aufgrund einer mangelhaften Informationslage irgendetwas schreiben. Das ist genauso, als wenn hier irgendwo in Deutschland wieder was passiert, die Medien überschlagen sich und 3 Tage später weiß man eigentlich, worum es gegangen ist. Genau. Aber man muss ja vorher was sagen, sonst ist man ja nicht am Puls der Zeit. Ja. Aber ich glaube, wir schweifen hier ab, weil wir waren ja bei Maje und es soll ja auch kein Politikum werden und es soll ja auch nicht Kritik am Journalismus hier in Deutschland sein. Da wollten wir ja gar nicht hin. Nee. Wie war es denn mit den Händlern? Also du sagst, bei Mario bist du gewesen, Eis ja. Hast du dir gekauft. Also ist das soweit weiß ich. Wie hast du die anderen empfunden? War das eine gute Mischung oder war das eher so, ja, Händlermeile, eben gehe ich mal durch und tschüss? Grundsätzlich ist das bei mir meistens eher Händlermeile, eben gehe ich mal durch und tschüss. Ich gucke aber trotzdem an den Ständen, ob ich irgendwas sehe, was ich noch nicht kenne. Ich habe euch am Karabinerstand, genau. Also für die Jäger, die jetzt zuhören, es geht um diese Kletterkarabiner, nicht um die Schusswaffen aus dem Krieg, ne? So. Ja. Ich konnte es mir nicht verknallen. Ja, am Karabinerstand. Genau. Die hatten etliche Geräte da rumliegen. Und da aber nichts, was ihr nicht auch habt. Ja, oder doch. Was ihr nicht auch braucht. Ein Rig, aber ach so. Wollte ich mir einfach mal angucken. Die hatten aber keins da rumliegen, was ich mir hätte angucken können. Aber grundsätzlich guckt man ja auch gerne mal, was es da so Neues gibt. Ja, ja. Gerade als Mädel, ne? Da ist ja Shoppen und Schaufenster gucken ja eigentlich ja. Genetisch. Genau. Schuhe habe ich genug. Hast du Coins auch? Nee. Coins, das sind ja quasi die Schuhe der Geocacher, ne? So, ja, aber da bin ich auch nicht so blind wie bei Schuhen. Manche Frauen bei Schuhen, da kaufe ich auch, wenn nur was ausgewählt ist. Also nicht passend zur Tasche. Nein, ich habe nicht... Oh, dieses XY-Modell brauche ich aber in grün, in mint, in rosa. Dann habe ich noch dieses grünliche Top in das ist mehr dieses Signalgrün. Und Limette, du meinst Limette. Limette, ja, ich meine Limette. Ich habe da so ein Limettenfarben... Nein, ich habe kein limettenfarbenes Top. Ich trage lieber schwarz, das sieht an mir besser aus. Und auch keine passenden Schuhe. Nein, ich trage Sandalen mit Socken. So, jetzt wisst ihr, ich habe mich geoutet. Wir waren bei den Karabinern. Genau. Ja, es waren viele Shops vertreten, einige mir neue. Okay. Diese Aktion mit den Aufklebern, ich weiß nicht, wie es hieß. Wenn man früh genug ein Village Hand gelockt hatte, konnte man sich einen Bogen Aufkleber an einem bestimmten Stand abholen, die nur so Lockaufkleber herstellen. Okay. Da wir uns zu spät angemeldet hatten, haben wir keine bekommen. Ja, mir ist auch aufgefallen, Tag vorher, als ich meine Pocket Query zusammengestellt habe, dass ich mich ja überhaupt nirgends angemeldet hatte, da. Das habe ich dann nochmal schnell nachgeholt. Das ist alles komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Somit haben wir halt keine Aufkleber bekommen und deswegen kann ich nicht. Ja, braucht sie auch nicht. Wozu braucht man immer Aufkleber? Nee. Ich arbeite die Handschrift. Genau, ich arbeite ja auf dem Amt, ich mag Stempel. Ah. Ja. Stempel. Stempel. Und ich werde doch Postbeamter. Nein. Ja. Bitte nicht auf den Tisch schlagen, das gibt hier sehr, sehr starke Vibrationen. Ich hab's ja nur angedeutet. Fein. So ist sie brav. Genau. Ansonsten, ja, es waren, glaube ich, viele Stände da, die wir auch schon auf anderen Events gesehen haben. Und ich habe nichts Neues bei den Händlern entdecken können. Also quasi das Übliche. Ja, das Übliche. Aber das ist ja auch das, was man gerne sehen möchte, wenn man mal was nicht online bestellen muss, was man ja als Cacher das häufigere Mal machen muss. Es sei denn, man findet auf einem Großevent das, was man sucht. Vorausgesetzt ist es dann auch noch zeitnah und in der Nähe, damit man da auch nur zum Einkaufen mal hinfahren kann. Es ist halt so, dass man sich da halt die Dinge, die man dann später auch mal eventuell bei dem Laden kaufen möchte, in Natura anschauen kann. Deswegen finde ich das mit der Händlermeile auch gar nicht mal so verwerflich. Nö, ist auch nichts gegen zu sagen. Also, ich habe mir schon da das eine oder andere, insbesondere, wenn du mal schnell einen TB brauchst, ne, so oder mal zwei auf Lager liegen möchtest. Ne? Genau. Ich gehe ja nicht hin und bestelle mir irgendwo zwei TBs für und zahle dann hier noch Versandkosten und alles drauf, ne, weil die sind ja so schon in meinen Augen viel zu teuer. Nö, dann gehe ich schon mal da hin und weil TBs verschwinden ja auch dauernd. Ne? Ja. Bei irgendwelchen TB-Rennen, in irgendwelchen Löchern. Ich weiß auch nicht, was man mit so einer Blechmarke möchte, aber na gut. Ja. Ja. Was gab's noch? Ach ja, diverse... Das Logbuch natürlich. Das Logbuch. Das Logbuch. Der Weltrekordversuch. Du hast gelockt. Ich habe ihn geschickt. Schreib mich mal mit rein, Kerl. Nicht? Ich stand da, mir ist zu warm. Ja, ich gehe ja schon. Also so war das ungefähr. Okay. Ja. Und dann hat er dich reingeschrieben? Ja. In das Logbuch? Ja. Erzähl mal was zum Logbuch. Das Logbuch war groß. Es war umringt von einem Bauzaun. Es war schon mehrere Seiten weit aufgeschlagen, aber die Ränder des einen Bandes lesen vermuten, dass es eine Art China-Kladde darstellen soll. es tummelten sich viele Leute darum, die dann dort rumsprangen, darauf standen, um dann halt das Logbuch zu signieren. Ich kann jetzt nicht die Abmaße genau nennen. Warte, nee, da habe ich auch im letzten Blogbeitrag ein Video vom Mixi verlinkt. Der hat das nämlich, Mixi TV hatte das aufgenommen und hatte wohl auch einen von der Orga dabei, der ihm da auch was zu den Maßen und zum Gewicht und so zu den Sachen gesagt hatte. Als ich morgens da aufgeschlagen bin, standen da ja Kescher mit so einem Zähler daneben und haben dann mitgeklickt, wie viele Leute denn da unterschreiben. Also ist nicht so dieses typische, so ein Riesenpulk rennt zu so einem großen Logbuch und unterschreibt da. Da wurde ja also jeder gezählt, weil es war ein Weltrekordversuch. Wurdet ihr auch noch gezählt? Waren die zu der Zeit, als ihr unterschrieben habt, auch noch da mit so einer Zähluhr? Oder? Also es standen zwei Aufpasser rum, die dann halt auch überwacht haben, wo ist denn noch Platz, kann man die Seite dann umblättern oder nicht. Ob die jetzt so ein Klicker-Ding hatten, kann ich nicht sagen. Mhm. Das war noch vor dem Eis, das heißt, mir war warm. Also nach dem Eis war der nicht mehr warm. Nach dem Eis ging es mir etwas besser, ja, muss ich sagen. Das Problem war halt einfach, durch diese Runde, die wir vorher gelaufen sind, waren wir natürlich schon aufgeheizt. Das war der Hinweg bergab, der Rückweg bergauf, was ja immer sehr toll ist, ne? Wenn man noch voller Tatendrang ist, bergab zu laufen und wenn man dann schon... Ich erinnere mich an so einen Cache, da war es gar nicht so warm, den haben wir mal zusammen auf so einem Haldengelände gemacht und das war doch sehr ölig. Ja. Ja. Und es war ja den Tag nur etwas wärmer. Also, Mai-Tag war wärmer. Ja, als, war wärmer. Ja. Ja. Und wenn man dann gerade im Auto sitzt und die Klimaanlage anfängt, so die Körperkerntemperatur wieder etwas herunterzufahren und dann ist man am Ziel, das ist so frustrierend. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kenne das. Ja. Deswegen, ich habe echt nicht gesehen, ob da noch so ein Zählerding irgendwo bei irgendwem in der Hand war. Auf jeden Fall standen da zwei Orga-Menschen rum und haben das Ganze überwacht, dass da auch alles mit rechten Dingen vonstatten geht. Okay. Ja. Ja, ich hatte noch gerade so gelockt, bevor ich dann nachher hochgegangen bin zu meiner Holden. Ja. War also nachmittags irgendwann, ich schätze mal so gegen 16 Uhr, da war dann nicht mehr so viel los, weil ich hatte das auch morgens nicht eingesehen. Also es waren ewig viele Leute, die da standen, also schlangenmäßig, ne? So, hey, ist hier ein Maze, nee, ein Logbuch. Ja, da hatte ich dann auch keine Lust, mich anzustellen, ne? Weil man kann seine Zeit auch sinnloser vertrödeln und ich muss nicht der Erste sein, der jetzt irgendwie unterschreibt oder auf diesem Logbuch rumkrabbelt. Nee. Nee, wirklich nicht. Und meine Olde, die hat es ja dann total verpennt und dann waren wir ja noch aushäusig essen. Und als wir dann wieder da waren, war das Logbuch aber tatsächlich noch offen. Also wir hatten nicht damit gerechnet. Und man hätte auch am nächsten Tag noch unterschreiben können, wobei die da, glaube ich, eine neue Seite aufgeschlagen hatten. Ich habe dann einfach nochmal unterschrieben, weil ich glaube, das war dann auch der nächste Tag. Wahrscheinlich kam in dieses Logbuch für den Tag und den Tag danach die Unterschriften rein. Am Tag vorher habe ich keinen gesehen, der da drin unterschrieben hat. Da hatten die ja vorher diesen Schwenker. Das weißt du ja nicht, weil du nicht da warst. Die hatten also vor diesem Zelt, wo du die Sachen abholen konntest, da ist ja diese Wiese davor gewesen. Und da stand halt so ein stilisierter Schwenker aus Holz und hatte anstelle des Grillrostes halt eine Platte. Ja. Und auf dieser Platte, auf dieser Holzplatte, konntest du dann unterschreiben. Auch schick. Ja. Also ein Schwenker, halt zum Beschriften. Lokschwenker, so gesehen. Ja. Gut. So wie die Coin. So wie die Coin. Ja. Ja, schick. Also man merkt, also ich habe schon gemerkt, die Orga hat sich sehr viele Gedanken zu diesem Event gemacht und hat auch wirklich versucht, vieles auf die Beine zu stellen. Und das klingt so ein bisschen so, hat versucht, vieles auf die Beine zu stellen, Komma, aber oder kein Komma, aber? Kein Komma, aber. Ich glaube, in so einer Planung von so einem Event ist das grundsätzlich so, dass... Was macht denn dein Nachbar da? Das hört sich so ein bisschen nach Druckluft an, als würde er seinen Grill ausblasen. Das ist ja hier eine das Rußpartikel, die da rumfliegen an der Hütte vorbei oder Asche? Ist ja die Hölle. Entweder Asche oder Nebelmaschine. Nee, ich auf den Tisch klopfen. Ja, Knaller. Hammerhart. Ja. Ja, hier in Dosenhausen ist was los, insbesondere in der Nachbarschaft. Ja, also ich war dabei. Wenn man versucht, so ein, oder wenn man dabei ist, so ein großes Event zu planen, dann bekommt man natürlich immer wieder neue Ideen. Aber nicht alles davon ist umsetzbar. Und vielleicht merkt man auch erst, wenn man angefangen hat, was zu organisieren, dass dieser Versuch scheitert. Und deswegen habe ich gesagt, die haben versucht, viel auf die Beine zu stellen, ohne Komma, aber. Also haben sie es in deinen Augen geschafft? Ja, sicher. Ja, ja, haben sie auch. Das sehe ich auch genauso. Ja. Also das war ein Mega-Event, was auch in einer größeren Größe war, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Männlich zum Beispiel, nach der Vulkane. Eine ganz andere Kategorie kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen, aber ich glaube von der Besucherzahl relativ ähnlich, wobei ich weiß gar nicht die letzten Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Das war auch sehr schick, aber vom Grundsatz her komplett anders, weil Feuer und Wasser sind ja auch unterschiedliche Dinge. Ach, ja, sollte man deinem Nachbarn vielleicht mal sagen, ne? Nassputzen bringt manchmal mehr, als das in die Luft zu pusten. Dann nützt es auch nichts, den Sauger nochmal anzumachen. Die Wolke saugst du nicht mehr runter. Er hat eh schon graue Haare. Achso, meinst du, fällt die Asche nicht mehr auf. Asche auf sein Haupt hat da direkt eine ganz neue Bedeutung. Genau. Ja. Solange unseren Pool nicht voll macht, ist alles gut. Und da ist ja eine Abdeckung drauf. Ja. Obwohl, das ist auch so ein Pool. Ich glaube, wenn ich da reinspringe, dann platzt der oder... Nein. Nicht? Mhm. Okay. Du weißt das? Mhm. Mhm. Mhm. Sie deutet stumm auf ihren Mann. Er hätte sich ja mit an den Tisch setzen können. Okay. Ja, dann sind wir quasi durch. Fazit hast du ja so gesehen auch schon geleistet, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und wo geht's als nächstes hin? Eventtechnisch? Ja. Also als nächstes geht's um 17:45 zum Köppel. Da werden wir jetzt gleich den GC Dadetal-Stammtisch besuchen. Ja, da sind wir auch gespannt, wie es wird. Das war wohl mal ganz zu Anfang, wie ich das mitbekommen habe. Also als ich hier auf Dadetal und auf euren Stammtisch aufmerksam wurde, hörte ich nur so Geschichten, wie das denn so in den Anfängen da mal gewesen ist. Ja, von der... Also, wie sage ich es jetzt? Es muss wohl... im Essen schon der ein oder andere Fremdkörper gefunden worden sein. Egal, das war ja damals und die ganzen letzten Male waren wir dann in so einer Pizzeria, wo das Essen eigentlich immer sehr, sehr schmackhaft war. Und jetzt ist es das erste Mal wieder in dieser Location von früher, aber mit anderem Personal. Anderem Besitzer, genau. Und jetzt sind wir alle total gespannt, wie es da sein wird. Ihr? Wieder? Also ich persönlich war auch noch nicht dort oben. Die ganzen Vorfälle waren vor meiner Zeit. Aha. Also du kennst es auch noch vom Erzählen. Ja, das Event, wo ich meinen Männer eigentlich hätte treffen sollen damals, als ich ihn kennengelernt und so, was ich ja damals abgesagt habe, weswegen ich ihn überhaupt kenne, das war das Letzte, was offiziell auf dem Pöppel stattgefunden hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Danach war es dann immer in der Pizzeria oder wahlweise in der Grillhütte bei uns hier im in der wundervollen großen Stadt, nicht im kleinen Dorf, bei uns um die Ecke. Damals hatten wir am Schalttag ja schon mal das Event dort. Ich erinnere mich. Ja, und letztes Jahr im Sommer waren wir da oben zum Kupp-Spielen. Da hat... zum Wott? Kupp. Wikingerschach-Spielen. Ah, Wikingerschach, okay. Das ja. Sagt mir was. Da hat ja... Das hatten wir bei der Nacht der Vulkane auch. Genau. Und da hat ja dein großer, ja, euer Silvester Getränk verdient, gewonnen. Ja, schick. Ja, so schließt sich der Kreis. Genau. Und danach, also unsere nächsten geplanten Events etwas größerer Natur werden das Megafon sein. Ja, da seid ihr jetzt seit neuestem immer. Ja, wir waren letztes Mal. Also das letztes Mal, das erste Mal. Genau. Darum seit neuestem immer. Ja. Und im September werden wir nach Prora fahren. Nach aber wo? Prora? Genau, Rügen. Ja, okay. Im Rahmen von unserem ohnehin andauernden Rügenurlaub werden wir dann auch in Prora vorbeischauen. Okay. Mit Cup Cup. Mit Cup Cup. Genau, da bin ich auch sehr gespannt. Also ist dieses Wikinger-Schach jetzt das Nachfolgeding vom Petlin-Weitwurf quasi unter Geocachern oder nur da oben zufällig? Ich glaube nur da oben zufällig. Okay. Also wir hatten sowieso schon früher gespielt. Und mir macht das persönlich auch Spaß. Ich kenne das auch schon. Boah, mit Holzstücken nach Holzstücken schmeißen, ja, genau. Macht Spaß. Ja, ja, okay. Weil, auch wenn man es nicht meint, da kann man auch schon ganz präzise... Stellst du dir da Gesichter böse auf den Holzstücken vor, oder? Mitunter. Sie nickt mit dem Kopf. Lea nickt mit dem Kopf. Ja, aber vielleicht solltest du mal deinen Sohn mal fragen. Der kann ja die Dinge dermaßen präzise abräumen. Ja, kann er. Ich weiß auch, wen er sich da immer vorstellt, wer da Holzstücken ist. Ach ja, die Familienidylle. Nun gut, aber wenn es zum präzisen Werfen hilft, warum denn nicht? Auf jeden Fall macht das bestimmt Spaß. Ich bin gespannt, wie die das in diesem riesen Rahmen umsetzen wollen. Okay, solltet ihr gewinnen, kriege ich natürlich die Audiorechte, weil filmisch werde ich ja nicht dabei sein, aber möglicherweise können wir das ja dann nochmal irgendwann ausschlachten. Also gewinnen, so hoch wollen wir unseren Anspruch nicht hängen. Man weiß es ja nicht. Wir müssen unsere Erwartungen herunterschrauben, damit wir möglichst großen Erfolg haben werden. Für uns persönlich. Ja, aber wenn du als Pessimist hingehst, wie willst du denn dann gewinnen können? Nee, wir gehen ja nicht als Pessimist, wir gehen ja nur mit geringen Erwartungen. Also quasi als Pessimist. Nein. Hallo, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir können ja nur positiv überrascht werden. Wenn wir sowieso ganz unten sind, dann wird es ja nur besser. Oder so. Nee. Nicht? Nee. Nicht. Also einen gewissen Ehrgeiz hat man schon. Okay. Ja. Also nicht vollkommen ehrgeizlos. Also der ist schon vorhanden. Aber mein Ziel ist es vielleicht, im guten Mittelfeld platziert zu sein und nicht unter den Ersten. Weil wenn ich das nicht schaffe, dann drehe ich mir hinterher wieder in den Arsch. Okay. Und mit dieser Bombensensation beenden wir diesen Podcast. Ja, finde ich total lieb, dass du mir zur Verfügung standest. Wie viel haben wir denn jetzt ach du meine Zeit, ich glaube, das können wir nicht mehr reinschneiden. 52 Minuten. Och. Das gibt ja dann fast eine Sonderfolge. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich muss das mal mit dem Flo. Also ich habe gesagt, ich mache da so einen kurzen Einspieler mit der Lea für den Podcast. So einen kleinen, ne? Ja. Ja, ja. Vielleicht zensierst du ihn einfach. Nee, zensiere ich nicht. Nee. Ja, schick. Dankeschön. Möchtest du noch jemanden grüßen? Nö. Nicht? Nicht? Kein Grüßen? Nö. Okay. Würde ich machen. Ach so, doch, die Alien-Darsteller. Die du noch nicht hast? Ja. Ja, stimmt. Da war mal was. Ich erinnere mich, wir hatten ja für dein Projekt, GC-Projekt, noch Alien-Darsteller gesucht. Ja. Möchtest du jetzt gerne nochmal darauf hinweisen? Ah, hast du gut. Dass du jetzt ja nochmal Low-Cost, genau. Also du brauchst immer noch Low-Cost, sprich Leute, die für lau sich selbst als Alien geschminkt mal für irgendwas Lustiges, Filmisches für einen Cash zur Verfügung stellen. Genau. Ja, ja, Leute, meldet euch, ne? Ja. Ja. Ja. Ich grüße diese Leute, also... Für den Fall, dass sie sich melden. Genau. Ja, ein Gruß als Bezahlung. Das klingt schick. Ja, aber die Bezahlung lässt sich ja reden. Ja. Wenn man mit einer Kiste Bier oder sowas einverstanden ist, die man sich dann teilt. Eine Kiste Bier, die man sich teilt. Ja, okay. Das nehme ich gerne auf. Okay, in diesem Sinne. Ich mache jetzt aus. Und tschüss. Ich höre mich jetzt selber. Das ist doch gut so. Wind haben wir nicht so doll. Können wir anfangen? Ja. Ja, ich sitze hier mit Silke von der Orga Mai im Saarland, eine der Saarkönige. Und wir wollen mal ein bisschen resümieren, wie das gewesen ist, so mit dem Event, wie sie zufrieden war. Jetzt, wo alles vorbei ist, ist der letzte Tag. Es ist ja das Nach-Event gerade noch. Einige bauen noch ab und wir haben uns jetzt mal ein stilles Eckchen, ja, so still nur auch nicht, ein stilleres Eckchen gesucht, wo wir mit ein bisschen Atmo draußen noch reden können. Ja, Silke, wurden deine Erwartungen erfüllt? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Auf alle Fälle. Was war das Schönste für dich? Dass alle glücklich waren. Oder fast alle. Mhm. So richtig? So, wie hast du es erlebt? Ist jetzt irgendwas so richtig von dir abgefallen? Oder bist du froh, dass es vorbei ist? Oder denkst du, ah ja, schade, jetzt wo es vorbei ist, es wäre schön gewesen, wenn man es doch wieder davor hätte? So. Also ich bin ehrlich, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja? Ja. Und das Feedback, was heute und gestern Abend kam, da standen mir oft die Tränen in den Augen. Ne? Ah, okay. Ja. Herzliche Leute waren da. Mhm. Auch Kritiker. Ja, aber es ist ja auch in Ordnung, denke ich. Ne? Ja. Also sachliche Kritik sachliche. Muss ja auch erlaubt sein. Ja. Jetzt sieht man das ganz anders. Am Anfang sollen wir es schaffen, sollen wir es nicht schaffen. Du weißt es nicht. Bisschen Lampenfieber, musst du nicht haben. Einfach. Denk gar nicht über das Ding nach. Was war denn das Schlimmste, was du hattest? Hattet ihr Pannen? Oder magst du darüber nicht reden? Gab es so Momente, wo du gesagt hast, ey, boah, scheiße, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein? Ja, gab es viele. Ja? Ja, gab es viele. Jetzt ad hoc, die letzten Tage, hier direkt vor Ort? Ja. Was? Nein. Nein? Nein. Aber ihr habt es gebügelt gekriegt. Wir haben es geschafft. Und das zählt. Ja. Und würdest du es nochmal machen? Nein. Warum? Ich denke, das soll das Mai im Saarland soll einmalig sein. Okay. Mai im Saarland, denke ich, und ich denke auch, unser Orga-Team denkt das, bleibt einmalig. Es gibt keine Neuauflage. Nein. Nein. Okay. Oder bis jetzt nein. Bis jetzt ich weiß nein. nicht, ja, ob ne? sich andere noch. Aber ich denke, Mai im Saarland war einmalig. Und wie lange hattet ihr jetzt so von der Grundidee, bis ihr das jetzt hattet, so insgesamt, von der Zeit her? Also erst waren es 2 Jahre, da war ich noch nicht dabei. Ich bin erst eingestiegen vor, ich denke, 1,5 Jahre vor dem Jahr. Weil Leute gefehlt haben, die mit anfassen und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Ja. Und dann wurde es irgendwann stressig. Man hat euch ja ziemlich viel auf Events gesehen. Ihr hattet immer einen Stand. Ja, das kleine Saarland muss ich schon präsentieren, weil es klein ist. Okay. So, und jetzt habt ihr so ein, in dieser herrlichen Location, so ein familiäres, schickes Event bei Kaiserwetter auf die Beine gestellt. Gut, fürs Wetter konntet ihr nichts. Doch. Ah, okay. Doch, wir haben den Schalter umgedreht. Ah, cool. Ich empfand es ja einen Hauch zu warm, aber im Schatten ließ es sich ja aushalten. Ja, aber man soll sich nicht beschweren. Hauptsache es hat nicht geregnet. Ja. Und wenn es heiß ist, wir haben hier ganz viele Bäume. Wir haben hier Action, wo man sich hinsetzen kann, wo man im Schatten sitzen kann. Wo man relaxen kann, wo man Spaß haben kann, wo es laut ist. Wir haben alles dabei. Wo man Freunde treffen kann. Und Freunde treffen, das ist ganz wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Ja, ich empfand das auch als sehr schick. Also es waren Leute hier aus dem hohen Norden da, es waren Leute aus dem Süden da, es waren Leute aus dem Nachbarausland da. Also es war so sehr, sehr schick eigentlich. Man hatte so viele Bekannte, die man halt sonst nicht sieht. Und das ist ja das, was ja dieses überhaupt ein großes Event ausmacht. Ne? Weil so auf den kleinen so Stammtisch, dann triffst du halt die Leute doch nicht. Aber hier ist das dann so, ja, eigentlich wie eine große Familie und wenn es dann halt gerade mal nicht passt, dann geht man halt mal alleine mit wem anders woanders hin. Ja. Ne? Ja. Ne? Man kann sich aus dem Weg gehen, also groß genug ist es hierfür. Und ich denke mal, ihr habt aber eine ganze Menge Leute frustriert, nämlich die, die hier an diesen Stausee wollten, bei diesem herrlichen Wetter zum Baden und nicht aufs Gelände konnten. wie sind die so drauf gewesen? Also man hat ja sehr oft dann die Leute mit ihren Kindern und Kinderwagen gesehen, die kamen dann mit ihren Badematten allen und wollten und dann konnten sie nicht und dann mussten sie irgendwie nach nebenan auf diese Wiese ausweichen. Aber wir haben eine Zwischenlösung gefunden. Wir haben an der Tageskasse ihnen erzählt, was wir hier machen. Okay. Und haben ihm auch die Preise gesagt. Und sie fanden das kein Problem, sich das auch mit diesen Preisen anzugucken. Also die sind dann zum Teil echt hier aufs Gelände gekommen mit normalen Eintrittspreis und haben gedacht, okay, wir gehen jetzt auf dieses Geocaching-Event dann trotzdem ins Wasser. Genau. Weil das sah ja zu Anfang, ne? Also wenn ich jetzt auch hier hingucke, es sind so am Strand jetzt einige Leute im Wasser. Ich denke mal, heute kann ja jeder da hingehen. Ja. Ne? Heute ist ja wieder offen. Es ist recht gut besucht, aber so auf der Wasserfläche ist es doch sehr, sehr frei. Ne? Also es ist jetzt nicht total überfüllt. Ist kühl. Ja, es ist kühl. Ja, ich war nicht drin. Das möchte niemand sehen, wenn ich ins Wasser gehe. Vor allen Dingen heißt das ja dann nicht mehr Losheim am See, sondern wenn ich wieder draußen bin, Losheim am Wadi. Dann ist das ja nur noch, der ist ja dann leer. Ja, das wäre nicht... Warte mal, jetzt geht hier irgendwo ein Motorrad durch. Das ist hölle laut. Ja. Ist das da hinten die Staumauer? Ja. Okay. Das war am Donnerstag, das Event. Ich habe hier auch ein schönes... Irgendwer räumt hier richtig Bänke ein oder so. Es klappert wie... Ja, kriegen wir gut mit. Ja, wir sind lauter. Das ist eben Atmosphäre. Da müssen die ja alle durch. Also wer es hören will, der muss damit leben, dass wir hier Nebengeräusche haben. Genau, ist nicht so wie im Keller. Ja. Ja, nee, ist aber sehr, sehr schick. Eigentlich. So, und jetzt bekommen wir Gewitter. Ja. Ab 13 Uhr. Weil dann ist das Event vorbei. Dann da hast du gesagt, dann ist offen. So, Petrus, also bis 13 Uhr schick und danach machst du, was du willst. Ja. Wie viel hast du geschlafen die letzten Tage? Über den Daumen? Seit? In drei Tagen, ich schätze so 6 Stunden Schlaf. Insgesamt. Okay. Und jetzt legst du dich nachher erstmal richtig hin und schläfst eine Woche. Oder musst du morgen wieder... Erstmal duschen und dann denke ich einfach nur abschalten. Richtig abschalten. Richtig abschalten. Musst du morgen arbeiten oder irgendwie was? Nein, wir haben noch eine Woche frei. Ja, die habt ihr euch dann auch verdient. Denke ich auch. Ja, schön. Ja, ich muss morgen leider wieder. Heute ist Rückreiseverkehr, das wird dann wahrscheinlich nicht ganz so prickelnd für uns. Nein. Autobahn werden wir nicht nehmen, wir werden wohl über die Eifel fahren. Aber es ist wunderschönes Gebiet. Da ist ja sonst keiner, ne? Aber es ist ein wunderschönes Gebiet. Ja, ich weiß. Ich hatte da mal eine Tante, ich nannte sie Tante, es war irgendwie eine Verwandte von meiner Großmutter, wohnt. Da war ich halt als Kind sehr oft. Wir wollen auch durch diesen Ort fahren. In diesem Ort liegt bis heute nicht eine Dose. Ja, so ist das. Also es ist wirklich... tiefste Provinz. Ja, dann vielleicht noch am Wallenden Born vorbei. Ich hoffe, dass uns da nicht das Gewitter überrascht. Und dann schauen wir mal. 6 Stunden Schlaf in 3 Tagen. Ja. Ja. Das ist doch noch viel, oder? Ja. Wir hatten in Köln ein bisschen mehr, glaube ich. Damals. Okay. Ja, schön. Ja, möchtest du noch irgendwem irgendetwas sagen? Auf alle Fälle den Helfern. Ohne die Unterstützung, die so spontan einfach angegriffen haben, wo es manchmal vielleicht ein bisschen gehakt hat, den will ich auf alle Fälle danken. Wie viel habt ihr ungefähr gehabt insgesamt? Ich denke... Warte, jetzt, wir kriegen hier einen Windstoß. Ja. Jetzt habe ich keinen Puschel dabei. Mal kurz warten, vielleicht wird es besser. Wenn nicht, musst du einfach ein bisschen lauter reden. Geht doch nicht. Wie geht doch nicht? Hast du keine Stimme mehr? Nee. Frosch im Hals? Ja, ich habe zu viel Öl. Und in die Richtung, bitte. Wir haben es diesmal nicht zwischen uns stehen. Nein. Ja, na klar, ohne Helfer geht's nicht, weil die Helfer sind sehr, sehr wichtig eigentlich. Vor allen Dingen auch die Spontanen, die dann sagen, fehlt euch noch was? Mhm. Sollen wir? Wahnsinn. Wahnsinn. Wie viel hattet ihr? Also, ungefähr? Also gerechnet, also auf einer Liste 150. 150 Helfer. viele haben gesagt, war zu wenig. Für die ganzen Attraktionen, die ihr hier gehabt habt? Ja. Für zum Aufbauen, für die Sachen an der Kasse und an den Ständen? Ja. Okay, ja, ich hatte eigentlich so auch am Getränkestand oder so nicht allzu lange Wartezeiten. Also ich empfand das jetzt nicht irgendwie als kritisch, so wie es war. Aber naja, ja. Ich bin ja auch nicht das Maß der Dinge, ne? Ich bin in manchen Sachen ja auch eher genügsam und in manchen wieder was kritischer, ne? Ja. Okay. Ja. Aber wir haben ja noch nicht so oft mega gemacht. Ach doch nicht. War es jetzt das erste Mal, oder? Das war das erste Mal und das sollen wir uns dann doch verzeihen. Ja, ach. Also ich habe eigentlich so noch kein Mega erlebt, wo immer alles glatt läuft. Man muss immer irgendwo vielleicht auch mal improvisieren, weil irgendwas dann halt gerade nicht passt. Insofern, das ist halt normal, ne? Und es ist ja auch menschlich. Es ist ja auch keine... Ich weiß nicht, welchen Anspruch Leute immer an so einer Veranstaltung haben. Man kann nicht alles perfekt haben und das ist jetzt ja auch nicht so ein Ding, dass man da sein Geld mit verdient, ne? So mit einer perfekten Veranstaltung. Das ist ja halt auch so ein Ding... Gar nichts. So, es gibt halt Leute, die machen was, die wollen anderen was präsentieren. Klar, man muss dann vielleicht auch mal Kommerzielle ins Boot holen, weil man es alleine auch finanziell nicht stemmen kann. Aber es ist ja alles legitim. Und gerade Geocacher müssen ja wissen, manchmal liegt die Dose im Off oder manchmal muss man halt ein bisschen anstehen. Gerade beim Rudelloggen zum Beispiel. Ja. Oder wenn man was trinken will. Ja. Ja, nur wenn dann so eine Bedienung sagt, dass man ja, wenn man nicht lächelt, nichts kriegt. Ne? Also das muss ich, das prangere ich an. Hi. Ja, ey, du sollst doch keinen Namen sagen, der arme Kerl. Der hat heute alleine schon so ein grünes Shirt an. Gar nicht mehr das schöne rote. So ein grünes Shirt hat er an. Der sieht ja aus wie ein Frosch ohne Antenne. Das ist traurig. Ich sehe ihn gerade. Ja, ja, ich habe mal auch gesehen. Aber ich habe ihn gerade im Auge. Ja, ist auch irgendwie so ein Fußballding. Ja. Ja, ja. Fußballtrikots. Auch nicht so ganz meins. Wir sind ja beim Geocachen. Ja. Ja. Oh, jetzt geht der LKW an. Jetzt ist Michael, der stört. Ja. Ja, ich glaube, dann machen wir auch Schluss. Wie viel haben wir? 13 Minuten. So als Resümee, als kurze Rückschau aufs Event. Dann reicht das auch, denke ich. Oder fällt dir noch was ein? Willst du noch was loswerden? Ich freue mich auf das nächste Mega-Event, wo ich hingehe. Das wird wo sein? Vogtland. Vogtland? Ja. Habe ich noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Erzähl mal, was ist denn im Vogtland? Weißt du da was Genaueres? Wenn du hingehen willst, wirst du ja sicherlich wissen, warum du hingehen willst. Gut, mach mal Werbung für ein anderes Event. Das finde ich cool. Geocaching-Podcast. Dosenhausen Vogtland, jetzt, demnächst. Nein, genau ein Jahr später. Wie wir. Genau ein Jahr später. Im Vogtland? Ja. Boah, jetzt macht der aber hier ein Jahr. Ja, das ist live, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie schön das hier staubt auf der Wiese. Die Rußflocken fallen aus dem Auspuff. Das ist Atmo. Die Leute, die es im Auto hören, die werden jetzt denken, sie haben einen LKW im Heck. Nein, es ist nicht so. Es kommt nur aus dem Lautsprecher. Jetzt fährt er rückwärts. Ich glaube, zu den verletzten Bänken, die da vorne stehen. Die laufen. Das ist der Einweiser. Alles ist gut. Es wird jetzt nicht gerade live einer überfahren. Wäre auch schlecht, ich habe gerade kein Bild an, es ist nur Ton. Man würde nur die Schreie hören, aber nicht sehen. Das ist ja bitter. Ich glaube, das schneide ich raus. Vielleicht auch nicht. Guck mal, das ist die eine Abseilacht in Form eines Badeschwimmrings. Ja. Ja, nein, wir labern. Es dauert zu lange. Ich denke mal, wir machen hier Schluss an dieser Stelle. Gucken uns noch ein bisschen den See an, genießen die letzten Stunden, trinken noch. Nee, ich muss fahren. Aber einen Kaffee vielleicht. Das wäre nett. Ne? Das machen wir und dann. Nett. Hä? Nett. Was heißt nett? Wie, was heißt nett? Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, wissen wir. Oh, jetzt habe ich wieder was Böses gesagt. Das schneid mal raus. Index. Nein, das ist noch ein Index. Ich schneide hier nichts. Das ist in Ordnung. Die Leute müssen sich auch mal ein bisschen langweilen. Ja, mal gucken. irgendwie muss ich es ja vielleicht doch ein bisschen raffen. Ne? Also, nächstes Jahr, gleiche Zeit, Vogtland. In Vogtland. Und was machen die? Was gibt es da Besonderes? Ist da jetzt die Landschaft schön? Ich mag schön, die oder? Leute. Ah, nur wegen der Leute? Ich mag die Leute. Sie wurden am Samstag bei uns gepublished. Und ich finde die lustig. Das war dieses Ding, was... war das von den Leckys auf der Bühne? Ja. Die okay. Sprache ist so geil. Die Sprache. Ist so geil. Also, eine Saarländerin erzählt uns gerade im Podcast, dass die Sprache vom Vogtland so geil ist. Ist dann bestimmt auch wieder ein Dialekt, den ich nicht verstehe. Aber der ist cool. Okay. Ja. Wenn sie sprechen, müssen wir lachen. Das ist doch schön. Ja, und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns von unseren Hörern. Danke, Silke, hat mich sehr gefreut. War ein klasse Event. Ich mache jetzt aus. Tschüss.